Ja, und gleich geht's weiter mit dem 8. Kapitel im Toten Wald. Noch während wir Enos Tür hinter uns schlossen, hörte ich Miramis wiehern. Er wieherte laut und verzweifelt. Es war, als riefe er: Mio, komm und hilf mir! Mir blieb vor Angst fast das Herz stehen. Jum-Jum, was machen Sie mit Miramis? Schrie ich. Hör doch, was machen Sie mit Miramis? Still, sagte Jum-Jum, Sie haben ihn gefangen, die Späher. Die Späher haben Miramis gefangen? Schrie ich und kümmerte mich überhaupt nicht darum, dass jemand es hören konnte. Du musst leise sein, flüsterte Jum-Jum, sonst fangen sie uns auch. Aber ich hörte nicht mehr zu, was er sagte. Miramis, mein eigenes Pferd, es war mein Pferd, das sie mir fortnehmen wollten, mein schönes, schnelles Pferd. Wieder hörte ich ihn wiehern und mir schien, es war genauso, als ob er rief: Mio, warum hilfst du mir nicht? Komm, sagte Jum-Jum, wir müssen sehen, was sie mit ihm machen. Wir kletterten in der Finsternis über die Felsen, wir krochen und kletterten. Ich zerschnitt mir an den scharfen Felskanten die Finger, doch ich fühlte es nicht. Ich war verzweifelt wegen Miramis. Er stand hoch oben auf einem Felsen und leuchtete weiß durch die Finsternis. Mein Miramis, das weißeste und schönste Pferd auf der Welt. Er wieherte wild und bäumte sich auf, um sich zu befreien. Aber fünf schwarze Späher hatten ihn umringt. Zwei von ihnen hatten sich in sein Zaumzeug gehängt. Der arme Miramis hatte Angst, und das war nicht verwunderlich, denn diese schwarzen Späher waren unheimlich. Sie sprachen mit einer unheimlichen, heiseren Stimme. Jum-Jum und ich krochen so nahe heran, wie wir konnten. Wir legten uns hinter einen Felsen und konnten die Späher sprechen hören. Am besten, wir bringen ihn im schwarzen Boot gleich über den Toten See, sagte einer von ihnen. Ja, gleich über den Toten See, sagte ein anderer, hinüber zu Ritter Cato. Ich wollte sie anschreien, sie sollten mein Pferd zufrieden lassen, aber ich tat es nicht. Denn wer sollte gegen Ritter Cato kämpfen, wenn mich die Späher einfingen? Jemand muss die Grenze überschritten haben, sagte einer der Späher. Jemand muss das weiße Pferd geritten haben. Der Feind ist mitten unter uns. Nur gut, wenn der Feind mitten unter uns ist, sagte ein anderer. Umso leichter können wir ihn fangen. Und umso leichter kann Ritter Cato ihn zertreten und vernichten. Ich zitterte, als ich das hörte. Ich war ja der Feind, der über die Grenze gekommen war. Ich war der, den Ritter Cato zertreten und vernichten sollte. Oh, warum musste gerade ich gegen Ritter Cato kämpfen? Während ich dort hinter dem Felsen lag, bereute ich alles. Warum war ich nicht zu Hause geblieben, bei meinem Vater, dem König, wo niemand mein Pferd wegnehmen konnte? Ich hörte die verzauberten Vögel über dem See schreien, aber ich beachtete die Schreie nicht. Ich kümmerte mich überhaupt nicht mehr um sie. Sollten sie doch verzaubert bleiben, wenn ich nur meinen Miramis mit der Goldmähne behalten durfte. Ich bereute, hierher gekommen zu sein. Ich sehnte mich so sehr nach meinem Vater, dem König, und dachte, ob er sich wohl auch nach mir sehnte und meinetwegen in Sorge wäre. Ich wünschte, er wäre da gewesen und hätte mir helfen können. Ich wünschte, ich hätte ein Weilchen mit ihm sprechen dürfen. Ich hätte dann zu ihm gesagt: Ich weiß, du willst, dass ich gegen Ritter Cato kämpfe. Bewahre mich davor, bitte bewahre mich, hilf mir, Miramis zurückzubekommen und lass uns von hier fortgehen. Ich habe noch nie vorher ein eigenes Pferd gehabt, das weißt du, und ich liebe Miramis sehr. Einen Vater habe ich auch nie gehabt, das weißt du, und auch wenn mich Ritter Cato fängt, dann kann ich nie mehr bei dir sein. Hilf mir von hier fort, ich will hier nicht länger bleiben, ich will bei dir sein, ich will mit Miramis wieder zur Insel der grünen Wiesen zurück. Und wie ich dort hinter dem Felsen lag und so dachte, da war es, als hörte ich die Stimme meines Vaters, des Königs. Gewiss, ich bildete es mir nur ein, doch mir war, als hörte ich seine Stimme. Mio, mein Mio, sagte er. Mehr nicht. Aber ich verstand. Er wünschte, ich sollte tapfer sein und nicht so daliegen und weinen und heulen wie ein kleines Kind, auch wenn man mir Miramis wegnahm. Ich war doch ein Ritter. Ich war nicht mehr länger der Mio, der im Rosengarten Hütten baute und auf der Insel der grünen Wiesen über die Hügel wanderte und Flöte spielte. Ich war ein Ritter, ein guter Ritter, nicht so einer wie Cato. und ein Ritter musste tapfer sein und durfte nicht weinen. Deshalb weinte ich nicht, wenn ich auch sah, wie die Späher Miramis zum See hinunterzerrten und ihn in ein großes schwarzes Boot brachten. Ich weinte nicht, wenn auch Miramis wieherte, als peitsche man ihn. Ich weinte nicht, wenn auch die Späher sich an die Ruder setzten und ich die Ruderschläge im dunklen Wasser hörte. Schwächer und schwächer hörte ich sie, und weit draußen vom See her erscholl ein letztes, verzweifeltes Wiehern, bevor das schwarze Boot für immer verschwand. Aber ich weinte nicht, denn ich war ja ein Ritter. Ich weinte nicht? Doch, doch, gerade das tat ich. Ich lag dort hinter dem Felsen, die Stirn gegen den harten Boden gepresst und weinte schlimmer, als ich es je in meinem ganzen Leben getan hatte. Ein guter Ritter muss auch die Wahrheit sagen, und es ist wahr, ich weinte wegen Miramis. Ich weinte und weinte, und sobald ich an seine treuen Augen dachte, weinte ich noch mehr. Hatte die Weberin nicht gesagt, auch die 100 weißen Pferde weinten Blut wegen des geraubten Fohlens? Vielleicht war es auch Blut, was ich weinte wegen Miramis, das weiß man nicht, es war ja finster, man konnte es nicht sehen. Mein Miramis mit der goldenen Mähne, er war weg, und ich würde ihn wohl nie mehr wiedersehen. Yum-Yum beugte sich zu mir und legte seine Hand auf meine Schulter. »Weine nicht mehr, Mio«, sagte er, »wir müssen zum Schwertschmied gehen, du brauchst ein Schwert.« Es waren noch viel mehr Tränen in mir, aber ich schluckte sie hinunter. Ich schluckte, so fest ich konnte. Ich stand auf und wir gingen, um den Schwertschmied zu suchen. »Geh durch den toten Wald«, hatte Enno gesagt. »Wo war der tote Wald?« »Wir müssen den Schwertschmied finden, bevor die Nacht zu Ende geht«, sagte ich zu Yum-Yum. »Die Finsternis verbirgt uns vor den Spähern. Wir müssen noch diese Nacht durch den toten Wald.« Wir kletterten über die Felsen zurück, zu Enos verfallener Hütte. Dunkel und still lag sie da. Niemand jammerte mehr darin. Weiter irrten wir durch die Nacht und endlich kamen wir zum toten Wald. Es war ein Wald, in dem der Wind nicht spielte und in dem keine Blätter rauschten, denn es gab da keine grünen Blätter. Dort gab es nur tote, schwarze Baumstämme mit toten, knorrigen, schwarzen Ästen. »Nun kommen wir in den toten Wald hinein«, sagte Yum-Yum. »Ja, wir kommen hinein«, sagte ich. »Aber ob wir auch wieder herauskommen?« Denn es war wirklich ein Wald, in dem man sich verirren konnte. Ein Wald, wie man ihn manchmal im Traum sieht. Man irrt darin umher, man geht und geht und findet nie heraus. Wir hielten uns an der Hand, Yum-Yum und ich, während wir durch den toten Wald irrten. Wir fühlten uns klein und verloren, und die toten Bäume standen so dicht, dass man kaum vorwärts kam. »Wenn nur die Bäume nicht so dicht beieinander stünden«, sagte Yum-Yum, »wenn nur die Finsternis nicht so schwarz wäre und wir nicht so klein und einsam.« Wir gingen und gingen. Manchmal hörten wir in weiter Ferne Stimmen, es waren Späher. Eno hatte es uns schon gesagt, Ritter Catos Späher waren überall. Sicher war der tote Wald voll von ihnen. Und als wir sie durch die Bäume aus der Ferne hörten, da blieben wir stehen, Yum-Yum und ich, und wagten kaum zu atmen. »Wohl ist die Nacht hier im toten Wald lang«, sagte Yum-Yum, »aber länger ist wohl der Weg zur Höhle des Schwertschmiedes.« »Yum-Yum, glaubst du, dass wir ihn finden?«, fing ich an. Dann aber schwieg ich. Ich konnte kein Wort mehr hervorbringen, denn dort, zwischen den Bäumen, kam eine ganze Reihe schwarzer Späher auf uns zu. Und ich wusste, dass nun alles vorbei war. Yum-Yum sah sie auch, und er umklammerte meine Hand. Noch hatten sie uns nicht gesehen, aber bald würden sie über uns herfallen, und dann war alles vorbei. Niemals würde ich gegen Ritter Cato kämpfen dürfen, und schon in der nächsten Nacht würde Eno über dem See zwei neue, klagende Vögel hören. Näher und näher kamen die Späher. Wir standen da und warteten und konnten uns nicht rühren. Auf einmal öffnete sich ein alter schwarzer Baumstamm ganz dicht neben uns. Er war hohl. Und bevor ich noch wusste, wie uns geschah, saßen Yum-Yum und ich in dem ausgehöhlten Stamm eng aneinander gekauert. Wir saßen da, zitterten wie zwei Vogelkinder, wenn der Habicht kommt, Ganz nah waren uns die Späher und wir konnten hören, was sie sagten. »Ich hörte jemand im Totenwald reden«, sagte einer von ihnen. »Wer ist es, der im Totenwald spricht?« »Der Feind ist mitten unter uns«, sagte ein anderer. »Es kann nur der Feind sein, der im Totenwald spricht.« »Der Feind? Ist der Feind im Totenwald? So werden wir ihn bald fangen«, sagte ein Dritter. »Sucht, sucht überall.« Und wir hörten, wie sie zwischen den Bäumen suchten und suchten. Wir hörten draußen die schleichenden Schritte der Späher und wir saßen im Baum und waren so winzig und so voller Angst. Sie suchten und suchten, doch sie fanden uns nicht. Ihre Stimmen entfernten sich und wurden schwächer. Dann war es still. Der hohle Baum hatte uns gerettet. Warum hatte der Baum uns gerettet? Ich begriff es nicht. Vielleicht hasste der ganze tote Wald den Ritter Cato und wollte gern dem helfen, der kam, um gegen ihn zu kämpfen. Vielleicht war dieser tote Baum einmal ein frischer, junger Baum mit vielen grünen Blättern gewesen, die gerauscht hatten, wenn der Wind in seinen Zweigen spielte. Vielleicht hatten Ritter Catos Bosheit ihn zerfressen und getötet. Ich glaube nicht, dass Bäume dem verzeihen können, der ihre kleinen grünen Blätter getötet hat. Sicher half deshalb dieser Baum hier dem, der kam, um gegen Ritter Cato zu kämpfen. »Danke, du guter Baum«, sagte ich, als wir aus einem hohlen Stamm krochen. Aber der Baum stand tot und stumm da und antwortete nicht. Und wir gingen weiter, weiter durch den toten Wald. »Der Morgen graut bereits«, sagte Yum-Yum, »und noch haben wir die Höhle des Schwertschmiedes nicht gefunden.« Ja, die Nacht war zu Ende, aber das Morgengrauen war nicht klar und hell wie zu Hause. Hier war der Tagesanbruch ein graues, unheimliches Halbdunkel, das beinahe Dunkelheit blieb. Ich dachte an das Morgengrauen auf der Insel der grünen Wiesen, wenn wir auf Miramis ausritten und das Gras feucht war vom Tau und jedes einzelne Grashelmchen schimmerte und glitzerte. Und hier? Hier ging ich einher und dachte an Miramis und vergaß fast, wo ich war. Deshalb war ich gar nicht erstaunt und bekam keine Angst, als ich Hufschläge hörte. Jetzt kommt Miramis, dachte ich. Aber Yum-Yum umklammerte meinen Arm und flüsterte, »Hörst du, die Späher reiten durch den toten Wald!« Und da glaubte ich, nun sei alles vorbei. Nun gab es nichts, was uns retten konnte. Bald würden wir die schwarzen Späher zwischen den Bäumen hervorkommen sehen und auch sie würden uns sehen. Wie der Sturmwind würden sie auf uns zureiten, sich nur herunterbeugen und uns greifen und uns auf ihre Pferde ziehen und mit uns zu Ritter Catos Burg jagen. Niemals würde ich gegen Ritter Cato kämpfen dürfen, und schon in der nächsten Nacht würde Eno über dem See zwei neue klagende Vögel hören. Die Hufschläge kamen näher und näher. Auf einmal öffnete sich im Boden vor uns eine Spalte und ich sah eine Erdhöhle. Und bevor ich noch wusste, wie es geschah, hockten Yum-Yum und ich geduckt in der Erdhöhle, zitternd wie zwei Hasenkinder, wenn der Jäger kommt. Es war im letzten Augenblick. Wir hörten die Hufschläge schon ganz nah, wir hörten die Späher über uns hinwegreiten, gerade über die Erdhöhle ritten sie. Wir hörten die Tritte der Hufe, wir hörten die schweren Hufe der Pferde auf der Decke der Erdhöhle donnern. Einige Erdklumpen lösten sich und rieselten auf uns nieder, und wir hockten da und waren so winzig und so voller Angst. Aber dann wurde es still, ganz still, als gäbe es keine Späher im toten Wald. Lange noch warteten wir. »Ich glaube, wir können hinauskriechen«, sagte ich endlich. Doch im selben Augenblick hörten wir wieder die entsetzlichen Hufe. Die Späher kamen zurück. Noch einmal donnerten die Hufe über unseren Köpfen dahin und wir hörten die Späher rufen und schreien. Sie sprangen von den Pferden, ja, sie setzten sich dicht neben der Erdhöhle auf den Boden. Wir konnten sie durch die Öffnung sehen. Sie waren so nahe, dass wir sie hätten anfassen können. Und wir hörten, was sie sagten. »Befehl von Ritter Cato, der Feind muss gefangen werden«, sagte einer von ihnen. »Der Feind, der das weiße Pferd ritt, muss in dieser Nacht gefangen werden. Befehl von Ritter Cato.« »Der Feind ist mitten unter uns«, sagte ein anderer. »Wir werden ihn schon fangen. Sucht, sucht überall.« Ganz in unserer Nähe saßen sie und sprachen davon, dass sie uns fangen wollten. Unheimlich und schwarz saßen sie da in der grausigen, grauen Dämmerung mit all den toten Bäumen um sich her, und ihre schwarzen Pferde stampften den Boden und bissen in die Luft. »Sucht, sucht überall«, sagte ein Späher. »Was ist das hier für ein Loch im Boden?« »Eine Erdhöhle«, sagte ein anderer. »Vielleicht sitzt dort der Feind. Sucht, sucht überall.« Yum-Yum und ich pressten uns aneinander. Nun war alles vorbei. »Ich werde einmal mit meinem Speer fühlen«, sagte ein Späher. »Wenn der Feind hier ist, spieße ich ihn auf.« Soweit wir konnten, waren wir in der Erdhöhle nach hinten gekrochen. Wir sahen einen schwarzen Speer durch die Öffnung gleiten. Der Speer war lang. Die scharfe Spitze näherte sich uns mehr und mehr. Der Speer stach mit dem Speer in der Höhle herum, aber er traf uns nicht. Er traf die Wände der Erdhöhle zwischen Yum-Yum und mir, aber uns traf er nicht. »Sucht, sucht im ganzen toten Wald«, sagte draußen der Speer. »Befehl von Ritter Kato, der Feind muss gefangen werden. Hier ist er nicht. Sucht überall.« Und die Späher warfen sich auf ihre schwarzen Pferde und ritten davon. Wir waren gerettet. Die Erdhöhle hatte uns gerettet. Warum wohl? Hasste sogar die Erde den Ritter Kato und wollte gern dem helfen, der kam, um gegen ihn zu kämpfen? War vielleicht früher einmal weiches, grünes Gras auf dieser Erde gewachsen? Gras, das feucht war vom Morgentau? Vielleicht hatte Ritter Katos Bosheit das Gras zerfressen und getötet. Ich glaube nicht, dass die Erde dem verzeihen kann, der das weiche, grüne Gras getötet hat, das dort einmal lebte. Sicher schützte deshalb die Erde den, der kam, um gegen Ritter Kato zu kämpfen. »Danke, du gute Erde«, sagte ich, als wir gingen. Aber die Erde antwortete nicht. Stumm lag sie da und die Erdhülle war verschwunden. Wir gingen und gingen, und dann war der tote Wald zu Ende. Berge und Felsen erhoben sich vor uns. Als ich sie sah, war ich verzweifelt. Es waren die Felsen um den toten See, zu denen wir zurückgekommen waren. Wir waren beide ganz verzweifelt, Yum-Yum und ich. Alles war nutzlos gewesen. Nie würden wir den Schwertschmied finden. Eine ganze Nacht waren wir durch den toten Wald gegangen und standen nun genau wieder an der Stelle, von der wir ausgegangen waren. Dort war Enos Hütte, so klein und elend und grau, sie lehnte sich gegen einen hohen, kohlschwarzen Felsen. »Das hier ist sicher der schwärzeste Berg der Welt«, sagte Yum-Yum. »Der schwärzeste Berg? Ja, dort sollte doch die Höhle des Schwertschmiedes sein. Die tiefste Höhle im schwärzesten Berg, so hatte Eno gesagt.« »Oh, Yum-Yum«, begann ich, »du sollst sehen«, aber dann verstummte ich. Denn jetzt stürmte aus dem toten Wald eine lange, lange Reihe schwarzer Späher heraus. Einige liefen zu Fuß, die anderen jagten auf schwarzen Pferden heran. Alle kamen auf uns zu. Sie hatten uns gesehen und mit ihren unheimlichen, heiseren Stimmen schrien sie laut: »Der Feind ist mitten unter uns, dort ist er, fangt ihn, fangt ihn!« »Befehl von Ritter Kato, der Feind muss gefangen werden!« Da standen wir, Yum-Yum und ich, den Rücken gegen die Bergwand gepresst, und die Späher kamen näher und näher. Alles war vorbei. Niemals würde ich gegen Ritter Kato kämpfen dürfen. Ich war verzweifelt. Ich wollte mich auf die Erde legen und weinen. Aber dann dachte ich, dass ich wohl noch früh genug weinen könnte. Schon in der nächsten Nacht würden Eno über dem See einen neuen Vogel hören, einen Vogel, der lauter und trauriger als alle anderen klagte. Und Eno würde an seinem Fenster stehen und vor sich hin murmeln: »Dort draußen fliegt Prinz Mio.«